Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 40, Jena, den 17. Dezember 1795. Dass Sie aufs Neue an Ihren Augen leiden, lieber Freund, tut mir herzlich leid, und ich fürchte, dass gerade dieser Winter, der mehr feucht als kalt zu werden scheint, das Übel mehr unterhalten wird. Befolgen Sie also den Rat des Arztes genau. Ihrer Augen wegen bedaure ich, dass Sie den Winter nicht in der Stadt sind, wo Sie sich durch gesellschaftliches Geschwätz, wie es auch sein möchte, hätten zerstreuen und die Augen sowie den Geist hätten ausruhen lassen können. Ihren neuesten Äußerungen nach dürften wir uns also vor Ende Mai gar nicht und auch da nicht gleich auf längere Zeit sehen, welches mir sehr leid tut. Gut ist es, dass Sie wenigstens um diese Zeit hier sein werden, wo Goethe nach Italien geht, und auch das ist gut, dass Goethe, wenn er anders nicht viel über ein Jahr ausbleibt, ein halbes Jahr nach Ihrer Abreise wieder hier sein kann, so dass ich nur den Sommer und Herbst, der immer leidlicher für die Einsamkeit ist, ganz allein sein werde. Taxit Deus. Ich sehne mich jetzt wieder recht nach einer poetischen Arbeit, denn der Beschluss der sentimentalischen Dichter, an dem ich jetzt noch arbeite, fängt an, mir zu entleiden. Ich verliere immer gegen das Ende die Geduld, wenn ich unterbrochen und von einer äußern Notwendigkeit gescheucht habe arbeiten müssen. Indes war dieser letzte Aufsatz auf keine Weise zu umgehen. Was ich unmittelbar nach demselben vornehmen werde, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall aber etwas für die Horen, denn die glückliche Zeit der Freiheit ist noch fern. Ich habe jetzt die erste Lieferung der Propertischen Elegien gelesen und mit vieler Zufriedenheit. Ob die Wahl nicht besser hätte sein können, weiß ich nicht zu sagen, da ich nie den ganzen Properz gelesen. Die Übersetzung ist aber im Ganzen recht brav, und im Einzelnen hoffe ich noch Verbesserungen, denn ich habe darauf aufmerksam gemacht. Es war auch billig, dass ich andern mitteilte, was ich aus ihren Bemerkungen über meine Arbeiten unterdessen gelernt habe. Friedrich Schlegels Abhandlungen über die griechischen Frauen, die er mir heute geschickt, habe ich zwar nur flüchtig durchlesen, verbessert hat er sich in dieser Arbeit merklich, obgleich eine gewisse Schwerfälligkeit herrschte und selbst Verworrenheit ihn, wie ich fürchte, nie ganz verlassen wird. Der Aufsatz geht Sie und Ihre Lieblingsarbeiten von zwei Seiten sehr nahe an und hätte auch Ihnen sollen vorbehalten bleiben. In der Sache selbst hat er mich nicht bekehrt. Die griechische Weiblichkeit und das Verhältnis beider Geschlechter zueinander bei diesem Volk, so wie beides in den Poeten erscheint, ist doch immer sehr wenig ästhetisch und im Ganzen sehr geistleer. Dass es Ausnahmen gab, obgleich wenige genug, ist natürlich. Im Homer kenne ich keine schöne Weiblichkeit, denn die bloße Naivität in der Darstellung macht es noch nicht aus. Seine Nausikaa ist bloß ein naives Landmädchen, seine Penelope eine kluge und treue Hausfrau, seine Helena bloß eine leichtsinnige Frau, die ohne Herzenszartheit von einem Menelaus zu einem Paris überging und sich auch, die Furcht vor der Strafe abgerechnet, nichts daraus machte, jenen wieder gegen diesen einzutauschen. Und dann die Circe, die Kalypso, die olympischen Frauen im Homer sind mir noch weniger weiblich schön. Dass die bildende Kunst schöne Weiber hervorbrachte, beweist nichts für eine schöne innere und äußere Weiblichkeit in der Natur. Hier war die Kunst schöpferisch, und ich zweifle nicht, dass ein griechischer Bildhauer, wenn er mit seinem ganzen Kunstsinn in Circassien gelebt hätte, nicht weniger weibliche Ideale gebildet haben würde. In den Tragikern finde ich wieder keine schöne Weiblichkeit und ebenso wenig eine schöne Liebe. Die Mütter, die Töchter, die Ehefrauen sieht man wohl und überhaupt alle dem bloßen Geschlecht anhängigen Gestalten, aber die Selbstständigkeit der reinen menschlichen Natur sehe ich mit der Eigentümlichkeit des Geschlechts nirgends vereinigt. Wo Selbstständigkeit ist, da fehlt die Weiblichkeit, wenigstens die Schöne. Von der Sappho kenne ich nur ein Stück, aber das ist sehr sinnlich. Hinter den pythagorischen Frauen dürfte mehr stecken. Hier scheint mir etwas Sentimentalisches im Spiele zu sein, und von diesen war wenigstens Geistigkeit zu erwarten, da in den andern entweder das Materielle überwiegt oder das Moralische nicht weiblich ist, wie zum Beispiel der spartanische Bürgergeist und die Vaterlandsliebe. Was auch an meinen Bemerkungen wahr sein mag, so werden Sie mir doch gestehen, dass es im ganzen griechischen Altertum keine poetische Darstellung schöner Weiblichkeit oder schöner Liebe gibt, die nur von fern an die Sakkontala und an einige moderne Gemälde in dieser Gattung reichte. Goethes Iphigenia, seine Elisabeth in Götz nähert sich den griechischen Frauen, aber sonst keine von seinen edlen weiblichen Figuren, und selbst seine schöne Seele ist mir lieber. Auch Shakespeares Juliet, Fielding, Sophie Western und andere übertreffen jede schöne Weiblichkeit im Altertum weit. Aber genug von diesem. Ich wünschte, dass Schlegel, Friedrich, auf eine Materie geriete, die ihn für die Horen brauchbar machte, denn die, worin er jetzt arbeitet, ist durch sie schon so gut besetzt, und zu viel Raum dürfen wir ihr doch nicht geben. Neugierig bin ich, was sein Bruder noch bringen wird. Adieu, lieber Freund, SCH.